Drittes Kapitel: Die Abrichtung zum künstlichen Juden. Abrichten nennt der Jesuit, Freimaurer und Illuminat Weishaupt Unterweisung der Brüder in der königlichen Kunst. Erstens Mythos. A. König Salomo und das Alte Testament. In der Festschrift des Bnei Brit Ordens 1902 schreibt Dr. Gustav Karpeles: Die Idee der Freimaurerei ist aus der Judenzeit hervorgegangen, als ihr Gründer gilt König Salomo, der Israels höchste Blüte gesehen hat. Worte und Bezeichnungen sind größtenteils dem Hebräischen entnommen. Die Grundverfassung der großen Landesloge von Schweden schreibt: Der weise König Salomo wird als Stifter und erster Großmeister des Ordens genannt. In der von demselben errichteten Fundamentalkonstitution ist verordnet, dass die großmeisterliche Würde in seinem Geschlecht bleiben soll. Bekanntlich hat der Gott der Juden, Jehova, oft mit seinem Volk einen Bund geschlossen. So erschien er dann auch Salomo von Gabaon oder Gibeon, der alten jüdischen Opferstätte und der Stätte der Bundeslade. Er erkor ihn zum König der Könige, 2. Chronik 1,12. Salomon baute dafür diesem Gotte den Tempel, 2. Chronik 2,1, und erfüllte damit dessen Gebot an Moses. In Salomo und diesem Tempel versinnbildlicht sich auch noch heutzutage das Wort Jehovas, 2. Mose 19,6. Zitat: Ihr sollt mir ein priesterlich Königreich und ein heiliges Volk sein. Zitat Ende. Bis zum heutigen Tage ist Salomo und der Tempel die Darstellung der Macht des jüdischen Rabbinerstaates und des Machtstreben des jüdischen Volkes, nicht nur in religiös-politischer, sondern auch in wirtschaftlicher Beziehung. Der Tempel war im jüdischen Königs- und späteren Rabbinerstaat die Stätte jüdischer Kapitalmacht, wohl vergleichbar mit den heutigen jüdischen Börsen und Banken, so Esra 8, 25-34, 2. Makkabäer 3,6, 10-12 und 5,21. Auch Jesus vertrieb aus dem Tempel die Käufer und Verkäufer und stieß Wechseltische um. Nach orthodoxer jüdischer Auffassung ist das gleichbedeutend mit religiöser, politischer, wirtschaftlicher Verjudung der Völker der Erde unter der Oberhoheit des in sich geschlossenen jüdischen Volkes, das über die Erde hin verstreut bleibt, aber in Jerusalem und in einem Priesterkönigtum oder in einem von den Rabbinern geleiteten Königtum daselbst seinen Ausdruck finden soll. Salomo ist der jüdische nationale Priesterkönig und der Tempel in allen Beziehungen, auch in seiner Eigenschaft als Bank und Börse, das echte jüdische Nationalheiligtum. So nennt es auch, wie ich es nochmals hervorhebe, Kapitelmeister Bruder Hieber der GLL von Deutschland. Freimaurerische Aufzeichnungen, insonderheit die der GLL von Deutschland, geben noch heute die gültige Erzählung über den salomonischen Tempelbau wieder, die sich aber auch schon in recht alten Urkunden der Freimaurerei vorfindet und heute wie damals eine Landmarke der Freimaurerei bildet. Ich halte mich im Wesentlichen an die Darstellungen eben genannter Großloge und hebe als besonders charakteristisch hervor, dass in ihr die beiden unteren Johannesgrade nichts von den Erzählungen erfahren. Der tiefe Stand ihrer menschlichen Vollkommenheit macht sie gewiss noch nicht fähig, sie anzuhören, vielleicht regt sich in ihnen dazu noch das deutsche Blut zu stark. Im Johannesmeistergrad wird mit dem Vorlesen der Erzählungen begonnen. Bei dem Tempelbau war Salomo der Bauherr. König Hiram von Tyrus, der nicht jüdischblütig war, sandte den Baumeister und ersten freimaurerischen Meister Adoniram, den Hiram Abif der Bibel, den Hiram des Josephus, nebst Handwerkern und Baugerät. 1. König 7, 13-14, 2. Chronik 2, 12-14 und 4, 11-16. Es ist typisch, wie die Juden schon damals andere für sich Werke schaffen und fronarbeiten ließen. Adoniram war nun der Sohn eines Nichtjuden und einer Jüdin aus dem 12. Stamme, dem Stamme Naphtali. Die Freimaurer nennen oft Adoniram Vater und sich selbst unter vollständiger Verleugnung des Vaters Adonirams Kinder der Witwe oder Kinder der Witwe aus dem Stamme Naphtali. Nach rabbinischer Auffassung sind alle von Jüdinnen geborene Juden, selbst wenn der Vater nicht Jude ist. Klar geht hieraus hervor, dass die Juden die nichtjüdischen Freimaurer als Juden ansehen und sie zu solchen oder, da das dem Blute nach nicht möglich ist, mindestens zu künstlichen Juden machen. Hier setzt die Erzählung ein. Salomo als Bauherr, zugleich erster Großmeister der Loge, doch das wird verschwiegen, gab den beim Bau beschäftigten Meister, natürlich auch an den ersten Meister Adoniram, das geheime Kennwort, das Wort Jehova, jüdisch geschrieben JHWH. Das Geben des Namens Jehovas gilt als besonderes Ereignis für den Juden, da er bekanntlich den Namen seines Gottes nie aussprechen darf. Das Kennwort war streng geheim gehalten. Drei, man beachte die Zahlen, aufrührerische Gesellen wollten nun aber von Adoniram das Meisterwort erfahren, ihn anderenfalls erschlagen. Eines Abends verlegten sie ihm in dem südlichen, nördlichen und östlichen Tor des Tempels den Weg, als er, durch das westliche Tor eingetreten, diesen verlassen wollte. Adoniram wandte sich zuerst nach Süden und wurde hier von dem ersten Gesellen aufgehalten. Er weigerte sich, das Meisterwort zu sagen und erhielt einen schweren Keulenschlag. Er wandte sich dann dem nördlichen und östlichen Tore zu, wo sich Gleiches abspielte. Adoniram verriet das Meisterwort nicht und wurde endlich am östlichen Tore erschlagen. Die drei Gesellen begruben den erschlagenen Meister in der Nähe des Tempels und machten sich dann aus dem Staube. Sie wurden später gefangen und von Salomo durch Abschneiden der Gurgel, durch Herausreißen des Herzens und Herauswinden der Eingeweide und Zweiteilen des Körpers der Länge nach hingerichtet.